Vortrag hat den Titel Im Abgrund des Ästhetischen zum Verhältnis von ästhetischer Theorie und der Gesellschaft bei Adorno. Und das wird sich zeigen, dass viele der Kategorien der Gesellschaft in ästhetischen wiederkehren. Wir haben uns aber nicht vorher abgesprochen, sondern ich denke, dass das der Sache geschuldet ist. Ästhetik, ästhetische Reflexion hat immer den Nachteil, dass sie so scheint, als ob sie ihren Gegenstand von oben betrachten würde. Und deshalb möchte ich ein kleines Adorno-Zitat dem Ganzen voranstellen, weil Adorno natürlich der Letzte gewesen wäre, der diese Perspektive von oben gut geheißen hätte. Aber er reflektiert in seiner eigenen Ästhetik und in den Vorlesungen über diesen Gegenstand auch sehr nachdrücklich darauf. Das Zitat lautet: Das Rätsel jeglicher Kunst quält den Betrachter, je besser er sie versteht, mit der Frage, was sie sei und solle. Der Abgrund des Ästhetischen meint zunächst, dass die berühmte Identifikation des künstlerischen Ich, also des musikalischen, lyrischen oder bildnerischen Subjekts mit der Person des Autors, des Komponisten oder des Malers falsch ist. Denn der Verlauf des Kunstwerks ist nach einer Formulierung Adornos immer geschieden von der Person, die ihn niederschrieb, eben durch den Abgrund des Ästhetischen. Das kann man in dem Malerbuch, in der Malermonographie nachlesen. Näher bestimmt erscheint die Metapher des Abgrunds im Zusammenhang einer Selbstreflexion der Methode, nach der Adorno verfährt, welches, wie wir auch schon gehört haben, die materialistisch-dialektische Methode ist. Diese Methode werde von ihrem Gegenstand selbst noch in den Abgrund gerissen, sodass noch das äußerste Bewusstsein vom Verhängnis zum Geschwätz zu entarten droht. Dieser Gegenstand ist in diesem Fall die Kultur. Der Titel Kulturkritik und Gesellschaft benennt schon den Zusammenhang aller Äußerungen der Kultur, zu denen die Kunstwerke zählen, mit der Gesellschaft. Und dem Titel dieser ganzen Veranstaltung entsprechen könnte man diesen Nachrufen auch noch die berühmte Rede vom Kulturpessimisten beigesellen, die auch also durch alle Zeitungen hindurch immer wieder vorgetragen wird, gerade im Zusammenhang eben mit diesen Ausführungen zur Kulturkritik und Gesellschaft. Der Gehalt der Metapher ist also der, dass die Gegenstände der Kultur, zu denen die Kunstwerke zählen, Gegenstände der Gesellschaft sind und die Gesellschaft ist der Abgrund. Und da die Gesellschaft total ist, gibt es kein Subjekt, das sich über ihren Immanenzzusammenhang erheben könnte. Übrigens durchzieht die Rede vom Graben oder vom Abgrund das ganze Werk Adornos und sie taucht überall dort auf, wo ein Unüberwindliches beschrieben werden soll. Nicht zuletzt ist an den Vorwurf von Georg Lukács zu denken, der der kritischen Theorie insgesamt in seinem Vorwort zur Neuauflage der Theorie des Romans von 1962 den Vorwurf gemacht hat, sie residiere im Grand Hotel Abgrund. Man könnte die Intentionen Adornos kaum weiter verfehlen als mit diesem Vorwurf, denn die Verstrickung des zum Subjekt geformten Individuums in den gesellschaftlichen Schuldzusammenhang bildet ja geradezu den Gegenstand seiner verzweifelten Bemühungen, die alle in der Hoffnung ihren Fluchtpunkt haben, dass die bestehende Gesellschaft nicht alles sei, dass der Bann sich einmal doch löse, dass die Herrschaft des Menschen über den Menschen nicht das Letzte sei. Man kommt dem Gehalt der Metapher des Abgrunds näher als Lukács, wenn man an eine Stelle aus der Oper Wozzeck von Alban Berg denkt. Die drei Bruchstücke aus Wozzeck, die 1924 in Frankfurt uraufgeführt wurden, veranlassten Adorno übrigens wesentlich dazu, bei Berg in Wien Kompositionen zu studieren. In dem von Georg Büchner stammenden Text, den Berg dann als Libretto eingerichtet hat, äußert Wozzeck: Der Antiheld, der an Paranoia leidet, der von seiner Freundin betrogen wird und diese schließlich ersticht. Der Mensch ist ein Abgrund, mich schwindelt, wenn ich ihn abblicke. Die Abgründigkeit des gesellschaftlich konstituierten Subjekts wird von vielen linken Adorno-Kritikern, für die Lukács sozusagen das erste Modell lieferte, gerne übersehen, wenn Sie heute nach Auschwitz frisch und fröhlich die Existenz Ihres revolutionären Subjekts behaupten. Adorno bezieht die Abgründigkeit des gesellschaftlich konstituierten Subjekts in seine Reflexionen mit ein und sieht sich daher genötigt, jeder Vorstellung eines revolutionären Subjekts eine Absage zu erteilen, solange die Praxis nur in immer wieder sich reproduzierender Gewalt terminiert. In einem Zustand, in dem jede revolutionäre Praxis verstellt ist, nimmt die Kunst bei ihm eine Platzhalterfunktion ein. Eine Anekdote soll die Metapher des Abgrunds schließlich noch mit Leben füllen. Es geht um das Verhältnis der Kunst zu ihrer philosophischen Reflexion. Adorno war mit dem Dirigenten Georg Scholti befreundet und wurde von diesem im Zusammenhang mit der Frankfurter Erstaufführung der zweiten Oper von Alban Berg, Lulu, im Jahr 1960 ermuntert, eine Einführung in das Werk seines ehemaligen Lehrers zu geben. Alban Berg ist 1935 gestorben. Scholti berichtet: Adorno sprach in professoraler Manier 15 oder 20 Minuten lang. Ich befand mich bereits im Orchestergraben, die Sänger waren auf der Bühne und das Publikum wurde immer unruhiger. Endlich, als die Leute schon aufhören schrien, brach er seinen Vortrag abrupt ab. Als er die Bühne verließ, hatte er Tränen in den Augen. Man kann sich das Verhältnis von Kunst, theoretischer Reflexion über Kunst und Gesellschaft anhand dieses Bildes gut vorstellen. Die theoretische Reflexion gelangt nur selten über den Graben zum Publikum, da sie stets auf die Reproduktion der Kunst verwiesen ist, die sie selber aber nicht leisten kann. Daher dieses von oben herab aller ästhetischen Reflexion. Die Kunst selber wohnt im Graben, in diesem Falle im Orchestergraben, bleibt aber stumm, weil sie nur in ihrer Nicht-Diskursivität Bestand hat, in ihrer Begriffslosigkeit. Als solche wird sie vom Publikum geduldet, während die kunsttheoretische Explikation, die notwendig über den Graben hinweg auf den gesellschaftlichen Gehalt der Kunst geht, dem Publikum unerträglich ist. Und bevor ich jetzt zur Sache selber komme, noch eine letzte Bemerkung vorweg. Adorno selbst hat die starke Zentrierung seiner Publikationen in der Ästhetik heftig kritisiert. Das möchte ich betonen, weil ich denke, dass ein gewisser Mangel an Radikalität, an Eindeutigkeit nicht nur auf das dialektische Verfahren zurückzuführen ist, sondern auch auf Rücksichten seiner ökonomischen Situation. Solch einen Verdacht hat Adorno in seinen privaten Notizen, die 2003 in den Frankfurter Adorno-Blättern veröffentlicht wurden, bestätigt. Dort schreibt er: Durch ungezählte Äderchen, die freilich alle im Interesse der ökonomischen Selbsterhaltung konvergieren dürften, wird alles harmlos. Nur das wenigste von dem, was ich denke, sage ich, nur das wenigste von dem, was ich sage, schreibe und publiziere ich, und wer weiß, ob ich alles, was ich zu denken hätte, auch wirklich denke. Die politische Selbstzensur, die üben muss, wer nicht zugrunde gehen oder wenigstens völlig ausgeschaltet werden will, hat eine immanente, wahrscheinlich unwiderstehliche Tendenz, in den unbewussten Zensurmechanismus überzugehen. Allein die Zentrierung meines Interesses in Ästhetik, die freilich meiner Neigung entspricht, hat zugleich etwas Ausweichendes, sich Entziehendes, Ideologisches, noch vor allem Inhalt. Das Lähmende der ständigen Reflexion auf den Osten, die indirekt die Gedanken von diesem abhängig macht. Das Zitat in dieser Ausführlichkeit, weil ich denke, dass eine Radikalisierung von bestimmten Aspekten der Gesellschaftskritik auch innerhalb des ästhetischen Bereichs notwendig ist, nicht zuletzt, um Adorno gegen seine vielen akademischen Liebhaber und Liebhaberinnen zu verteidigen. Ich werde jetzt zunächst einmal darauf eingehen, was es im Allgemeinen bedeutet, wenn man sagt, auch die Ästhetik bedient sich der materialistisch-dialektischen Methode. Die im strengen Sinne methodologischen Äußerungen in den ästhetischen Schriften, und hier sind alle literarischen und musikalischen Schriften natürlich mit einbezogen, sind spärlich. Wahrscheinlich aus dem eben erwähnten Grund der lähmenden Reflexion auf den Ostblock. Spätestens ab der Philosophie der neuen Musik lässt Adorno aber keinen Zweifel daran, dass seine Intention eine materialistisch-dialektische Ästhetik ist. Und das heißt, dass Begriffe wie jener der Autonomie niemals absolut zu setzen sind, sondern stets nur im Verhältnis zu ihrem Anderen zu begreifen sind. Das Andere der Kunst ist die Gesellschaft. Das spezifisch Kunsthafte an der Kunst, formuliert Adorno, ist aus ihrem Anderen inhaltlich abzuleiten, das allein genügte irgend der Forderung einer materialistisch-dialektischen Ästhetik. Sie spezifiziert sich an dem, wodurch sie von dem sich scheidet, woraus sie wurde. Ihr Bewegungsgesetz ist ihr eigenes Formgesetz. Sie ist nur im Verhältnis zu ihrem Anderen, ist der Prozess damit. Die Ursache für die spärliche Bezugnahme auf den Begriff des Materialismus liegt aber nicht nur in der Reflexion auf den Ostblock, sondern auch darin, dass es sich für das dialektische Denken verbietet, Begriffe als Fixierte zu denken, sondern der Begriff kann sein Wahres immer nur in Bezug auf ein anderes zeitigen. So muss auch der Begriff des dialektischen Materialismus sogleich mit jenem der Autonomie der Kunst in ein Verhältnis der Spannung gesetzt werden, sodass sich als Aufgabe für die Philosophie der Kunst ergibt, diese Spannung auszutragen, sie auf den Begriff zu bringen. Wenn es nun einen Begriff gibt, neben dem der negativen Dialektik, den ich hier absichtlich außen vor lassen möchte, wenn es nun einen Begriff gibt, der das Wesen der Konzeption von Dialektik bei Adorno fasst, ist es der Reziprozität. Reziprozität bedeutet zunächst wechselseitig oder aufeinander bezüglich, impliziert also einen Gegensatz zwischen zwei Entgegengesetzten. Was bei Adorno mit Reziprozität gemeint ist, kann am Verhältnis von Subjekt und Objekt exemplifiziert werden. Subjekt heißt zunächst das gesellschaftlich konstituierte Individuum, Objekt sein Konstituenz, die Gesellschaft. Wenn man aber nun definieren würde, das Objekt, die Gesellschaft, sei Konstituenz, das Subjekt, das gesellschaftlich geformte Individuum ist das Konstitutum, also das Konstituierte, würde man einen zentralen Sachverhalt verfehlen und der Preis dafür wäre die Unmöglichkeit einer Kritik an dem Bestehenden, wie es auch in dem Satz, dass sein bestimmtes Bewusstsein angelegt ist, wenn man ihn denn absolut setzen würde. Es zeigt sich, dass nämlich ebenso das Objekt ein Konstituiertes ist, wie das Subjekt eine Konstituenz, denn die gesellschaftliche Reproduktion wäre nicht ohne die vielen Subjekte, durch die sie stets aufs Neue hindurch muss. Subjekt und Objekt stehen also nicht in einem bloßen Verhältnis des Gegensatzes, sondern es zeigt sich, dass das jeweils andere notwendig in seinem Gegenpol enthalten ist. Oder wie Adorno es in seiner Vorlesung zur philosophischen Terminologie formulierte, die Methode besteht darin, dass die beiden einander entgegengesetzten Momente nicht etwa wechselseitig aufeinander verwiesen sind, sondern dass die Analyse eines jeden in sich selbst auf ein ihr entgegengesetztes als ein Sinnesimplikat verweist. Das könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich, dualistisch oder disjunktiv unterscheidenden Denken nennen. Ein solches Verhältnis gilt für fast alle gegensätzlichen Begriffspaare und selbstverständlich auch für den ästhetischen Bereich. Der Begriff des Materials etwa, die materialistische Spitze in Adornos Kunstphilosophie gegen jede kulturbürgerliche Vereinnahmung, scheint zunächst Objekt zu sein, das dem Kunstproduzenten, dem Künstler, entgegentritt. So hat etwa ein Schriftsteller, sich an seiner Sprache abzuarbeiten, und es ist seine Aufgabe, den Worten der gesprochenen Sprachen andere Bedeutungen zu entlocken, als sie in der Alltagssprache von sich aus haben. Oder ein Komponist findet ein Repertoire an kompositorischen Modellen vor, an Gattungen, an idiomatischen Wendungen, zu denen er sich durch Übernahme, Abwandlung, Negation und so weiter notwendig verhalten muss. Keine Kunst ist creatio ex nihilo. Material ist also Objekt des Künstlers, aber zugleich zeigt sich, dass es sedimentiertes Subjekt ist, denn die Konfigurationen, in die es in der Geschichte eingetreten ist, sind stets subjektiv vermittelt. Der Schriftsteller findet nicht nur die Sprache vor, sondern eine Reihe von Werken, die in seiner Sprache geschrieben sind. Und geschrieben wurden sie von Subjekten. Der Komponist blickt auf eine Gattungstradition, auf spezifische Konstellationen von Form und Inhalt, auf bestimmte Lösungen der Instrumentation, auf Entscheidungen also, die von Subjekten getroffen wurden. Der Gegenbegriff zum Material ist der des Ausdrucks, das scheinbar subjektivste. Dass Kunst Emotionen ausdrücke, ist bis heute ein kulturbürgerlicher Allgemeinplatz. Diese Subjektivität aber ist nur vermittelt durch die Arbeit an jenem Material, einem Objektiven. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt ist in der Kunst also ein reziprokes. Dieses Verhältnis von Material und Ausdruck ist sozusagen die ästhetische Seite von dem Verhältnis Rationalität und Emotionalität, von dem wir schon vorhin gehört haben. Von dem Begriff der Reziprozität ausgehend kann nun die Frage formuliert werden, die zu beantworten ein zentrales Anliegen einer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft ist. Stehen Kunst und Gesellschaft in einem Verhältnis der Reziprozität? Adorno hat dieses Verhältnis in einem Satz bestimmt, als dessen Explikation weite Teile der ästhetischen Theorie zu verstehen sind. Zitat: Kunst ist die gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft, nicht unmittelbar aus dieser zu deduzieren. Gesellschaftliche Antithesis meint, dass in die spezifische Zusammensetzung des Materials, die die Kunstwerke bilden, nichts eingeht, was außerhalb wäre. Keine Kategorien etwa, die nicht gesellschaftlich gezeitigt wären. Wesentlich für den Begriff der Gesellschaft ist der Begriff der Totalität. Die gesellschaftliche Totalität ist aber nichts, was ein Eigenleben oberhalb des von ihr zusammengefassten führte, aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert sich durch ihre einzelnen Momente hindurch. Der Begriff der Totalität ist also nicht zu denken ohne die Reziprozität von Subjekt und Objekt. Ohne dass ich nun auf den Begriff der Totalität näher eingehen kann, wird doch klar, dass der Begriff der Antithesis entscheidend ist. Die Frage, die sich stellt, wenn die Gesellschaft total ist, die Kunst aber gesellschaftliche Antithesis sein soll, ist die, wie sie das sein kann und was es genau bedeutet, dass sie gesellschaftliche Antithesis sein soll. Das reziproke Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Kunst, also von Material und demjenigen, der das Material formt, hat immense Auswirkungen auf den Begriff der Souveränität der Kunst. Indem die Produktion ihrer Materie sich überantwortet, resultiert sie inmitten äußerster Individuation, also der Individuation, die im Kunstwerk zusammentritt, in einem Allgemeinen. Hier ist also das Subjekt, das sich an der zunächst objektiv erscheinenden Materie abarbeitet. Die Kraft solcher Entäußerung des privaten Ich an die Sache ist das kollektive Wesen in jenem, also dem privaten Ich. Und dieses kollektive Wesen, das da in dem Ich wohnt, konstituiert den Sprachcharakter der Werke, also das Allgemeine in den Werken. Dadurch, dass das Subjekt sich der Materie bedienen muss, ist die Gesellschaft im Werk anwesend, ob der Künstler dies nun beabsichtigt oder nicht. Die Arbeit am Kunstwerk ist daher gesellschaftlich durchs Individuum hindurch, ohne dass es dabei der Gesellschaft sich bewusst sein müsste. Vielleicht desto mehr, je weniger es das ist. Dies bezieht sich auf die seltsame Tatsache, dass die höchsten Gebilde, also die authentischsten Werke, wie Adorno sie gerne nennt, oft von Künstlern stammen, die man vordergründig eher als naiv beschreiben würde. Also die Gesellschaftskritik jetzt als das letzte ihrer Anliegen sehen würden, sondern die eben einfach nur gute Kunst produzieren wollen. Zu nennen wären zum Beispiel Schubert, Alban Berg, also der Kompositionslehrer von Adorno war, oder auch Gustav Mahler. Lauter Künstler, deren Werk für Adorno oberste Dignität beanspruchen. Diese Überlegungen terminieren in einer Bestimmung des Künstlers, die weiter von jeder Genievorstellung nicht entfernt sein könnte. Jetzt wieder ein Zitat. Das je eingreifende, einzelmenschliche Subjekt ist kaum mehr als ein Grenzwert. ein minimales, dessen das Kunstwerk bedarf, um sich zu kristallisieren. Die Arbeit am Material terminiert in einem Produkt, das sich von den sonstigen gesellschaftlich produzierten Produkten nur dadurch abhebt, dass es ein durchgestaltetes ist. Die Kunstwerke sind das durch und durch Gestaltete und als solche unterscheiden sie sich von den Waren, deren Gebrauchswert ja immer nur nach den Erfordernissen der Verwertbarkeit gestaltet ist. In den authentischen Werken, alles was nicht authentisch ist, verfällt dem Verdikt der Kulturindustrie, dazu sage ich später noch etwas. Es darf nichts sein, was nicht dem jeweiligen Formgesetz entspricht und daher darf in dem authentischen Werk nichts sein, was nach irgendeinem Bedürfnis gemogelt ist. Dieses Kriterium kann die Kunst allerdings nur erfüllen, weil ihr innerhalb der bestehenden Gesellschaft das Attribut der Funktionslosigkeit zukommt. Die gesellschaftliche Funktion der Kunst ist ihre Funktionslosigkeit. Da die Kunst also zum einen keine Funktion hat und nur als solche Funktionslose sich überhaupt zur Autonomie entwickeln kann, bedarf Kunst immer einer doppelten Reflexion. Einerseits muss man immer auf ihr Für-sich-Sein reflektieren, also eine dem Stand des Materials entsprechende, immanente Interpretation leisten. Andererseits müssen noch in den sublimsten künstlerischen Verfahrensweisen die Vermittlungen zur Gesellschaft aufgespürt werden, wenn der Prozess des Kunstwerks nicht leerlaufen soll. Sonst begibt man sich nach einer Metapher, die Adorno von Kafka entlehnt hat und die an mehreren Stellen auftaucht bei ihm, auf eine leere, fröhliche Fahrt. Das gesellschaftliche Wesen der Kunst bedarf also der Doppelreflexion auf ihr Für-sich-Sein und auf ihre Relation zur Gesellschaft. Man kann die Notwendigkeit der doppelten Reflexion, die aus dem doppelten Wesen der Kunst als soziales Faktum und Autonomie resultiert, an dem Gegensatz zwischen den Positionen des L'art pour l'art und der engagierten Kunst illustrieren. Sozialprogressive Kritiker werfen dem L'art pour l'art mit Recht vor, dass im Begriff des reinen, allein sich selbst genügenden Kunstwerks nur der Fetischismus der wahren Welt walte. Daran trifft zu, sagt nun Adorno, dass die Kunstwerke, die ja, wie ich schon zu zeigen versucht habe, durch ihr Verhältnis zu ihrem Material immer Produkte gesellschaftlicher Arbeit sind, dass die Kunstwerke, da sie ihrem Formgesetz untertan sind, beziehungsweise ein solches Formgesetz erst in der Auseinandersetzung mit ihrem Material erzeugen müssen, sich stets abdichten gegen das, was sie selbst sind, nämlich letzten Endes Produkte gesellschaftlicher Arbeit. Kunstwerke sind, da sie sich gegen ihr Konstituenz, die gesellschaftliche Arbeit abdichten, falsches Bewusstsein und damit Ideologie. Sie wollen ein von der materiellen Produktion und Reproduktion unabhängiges Sein, das eben darum, weil es ein von der materiellen Reproduktion unabhängiges ist, sich als Höheres imaginiert. Darin täuschen sie, wie jeder Idealismus, über die uralte Schuld in der Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit. Adorno spielt hier auf die Studie von Alfreds und Rethel an, die eben von der Trennung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit handelt. Und wir haben in Philipps Vortrag gehört, welche Konsequenzen die mangelnde Reflexion des Marxismus auf diese Trennung zeitigt. Die Kunstwerke sind also schuldig, insofern sie Ideologie sind, indem sie an der Prolongation von Verhältnissen ihren Anteil haben, in denen Menschen über Menschen herrschen, nicht zuletzt infolge der Trennung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Ein radikales Verdikt also gegen die Kunst. Aber wie immer im dialektischen Denken ist ein solches Verdikt nicht das Letzte, sondern wird durch die Bewegung des Gedankens eingeholt. Zunächst einmal gibt es in dieser Welt nichts, was außerhalb ihres Schuldzusammenhangs stünde. Die Gesellschaft wäre keine totale, wenn es ein solches gäbe. Die Autonomie der Kunst besteht nur durch ihre Funktionslosigkeit. Die scheinhafte Autonomie aber ist Ideologie, ihr Fetischcharakter. Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke jedoch, der auch ihre gesellschaftliche Wahrheit ist, hat ihren Fetischcharakter zur Bedingung. Das ist sozusagen die dialektische Wendung dieses Vorwurfs an die Kunst. Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke, der auch ihre gesellschaftliche Wahrheit ist, hat ihren Fetischcharakter zur Bedingung. Denn angenommen, man würde das Prinzip des für anderes Seins als Widerpart des Fetischismus der Autonomie setzen, also etwa den Begriff der engagierten Kunst. Dieses Prinzip des für anderes Seins kennt innerhalb des Bestehenden nur ein Modell, und zwar das Modell des Tausches. Also etwa, indem das engagierte Kunstwerk konsumiert wird, soll dabei ein anderes, nämlich das soziale Engagement, herausspringen. Der Tausch aber, so Adorno, ist jenes Grundprinzip, in dem sich die Herrschaft vermummt. Adorno setzt hier die Kritik der politischen Ökonomie voraus, die Marx geleistet hat in dem Kapital und den Vorarbeiten dazu. Und man kann die Kritik der politischen Ökonomie von Marx ohne weiteres als einen groß angelegten Beweis dafür beschreiben, dass Adorno recht hat, wenn er sagt, der Tausch sei jenes Grundprinzip, in dem sich die Herrschaft des Menschen über den Menschen vermummt. Marx geht vom Begriff des gesellschaftlichen Reichtums aus, der im Kapitalismus in Warenform erscheint. Die Ware ist ein durch gesellschaftliche Arbeit erzeugtes, das nicht nach der Seite seiner Nützlichkeit, sondern nach der Seite seiner Austauschbarkeit gegen die allgemeine Ware Geld produziert wird. Der Gebrauchswert erscheint so als ökonomische Kategorie, da er den Dingen nur zukommt, insofern sie schon getauscht worden sind. Zumindest so viel Ökonomiekritik ist notwendig, um den folgenden Satz zu verstehen. Fürs Herrschaftslose, also einen gesellschaftlichen Zustand, in dem Menschen nicht mehr, wie vermittelt auch immer, über andere Menschen Gewalt ausüben, steht ein nur, was jenem, dem Tausch, nicht sich fügt, für den verkümmerten Gebrauchswert das Nutzlose. Also, sobald das Kunstwerk nicht nach seinem eigenen Formgesetz, sondern nach dem Gesetz des Tausches gemodelt wird, ist es auch nur eine andere Form des äquivalenten Tauschs. Übrigens wäre Adorno bezüglich des Gebrauchswerts zu korrigieren. Der Gebrauchswert ist nämlich nicht das Verkümmerte, sondern niemand in dem Immanenzzusammenhang der Gesellschaft kann überhaupt angeben, was denn ein nicht verkümmertes Ding wäre, wie die Bedürfnisse der Menschen in einer Gesellschaft strukturiert wären, in der die Dinge nicht nach den Erfordernissen der Realisierung ihres Werts hergestellt würden, sondern aus dem einfachen Grund, weil die Menschen sie brauchen. Wenn auch die Rede vom verkümmerten Gebrauchswert etwas ungenau ist, hat Adorno doch recht, wenn er sagt, dass die Dinge vom Tausch verunstaltet werden, eben weil sie nicht nach ihrem Nutzen, sondern nach den Erfordernissen der Realisierung ihres Tauschwerts produziert werden. Allerdings muss man, um den Sinn solcher Formulierungen bei Adorno ganz inne zu werden, die Marxische Kritik der ökonomischen Kategorien einmal nachvollzogen haben. Dass Adorno dies nur an entlegenen Stellen geleistet hat, wenn man überhaupt sagen kann, dass er es geleistet hat, ist wohl jenen Bedenken zuzuschreiben, die ich am Anfang meines Vortrags aus seinen Notizbüchern zitiert habe. Und diese Explikation des Gehaltes der Kritik der politischen Ökonomie ist dann ja auch etwas, was einige Adorno-Schüler, Karl wurde schon genannt, Hans-Georg Backhaus wäre noch ein weiterer, den man unbedingt nennen müsste, die sozusagen Adorno da ein bisschen radikalisiert haben. Zu dem Zusammenhang von Adornos Werk und der Kritik der politischen Ökonomie gibt es übrigens ein Buch, das eben auch genauso heißt, Adornos Kritik der politischen Ökonomie von Dirk Braunstein, das man in dem Zusammenhang lesen kann. Erst vor diesem Hintergrund erschließt sich der volle Sinn dessen, dass die Kunstwerke das durch und durch Gestaltete sind. Denn alle sonstigen Dinge, inklusive den Produkten der Kulturindustrie, sind nach den Erfordernissen eines ihnen Äußerlichen gestaltet. Als nach ihrem eigenen Gesetz durch und durch gestaltete, sind die Kunstwerke die Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge, die Statthalter des nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten Menschheit zugerichteten. Wenn Adorno nun diesen ganzen Komplex, den ich gerade versucht habe zu entfalten, in einem einzigen Satz zusammenfasst, hoffe ich, dass dieser Satz nun etwas von seinem Rätselcharakter verliert. Zitat: Im totalen Schein ist der ihres, der Kunst an sich seins, Maske der Wahrheit. Also im totalen Schein der Gesellschaft ist der Schein der Kunst die Maske der Wahrheit. Der Schein des an sich seins der Kunst. Die Gesellschaft ist der totale Schein, da ihr zentrales Moment, der Äquivalententausch, nur zu der Neuauflage der Sklaverei, der Lohnarbeit geführt hat. Sie zeitigt außerdem aufgrund des abstrakten Prinzips der Akkumulation von Kapital, der Selbstverwertung des Werts und Bewusstseinsformen, deren notwendiges, massenhaftes Auftreten mit Sicherheit irgendwann wieder in der Barbarei mündet. Der Schein der Autonomie der Kunst, der Schein ihres An-sich-Seins ist innerhalb dieser bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse die Bedingung dafür, dass sie überhaupt als Autonome erscheinen kann, als etwas, das durch und durch nach ihrem eigenen Formgesetz gestaltet ist und nicht nach den Erfordernissen eines anderen. Aber die Autonomie der Kunst ist etwas historisch Gewordenes und damit auch ein Vergängliches. Die Gefährdung besteht nun zum einen darin, dass sie, seitdem die Sphären von E und U oder wie auch immer man diese Unterscheidung begrifflich bestimmen will, sich schieden, die Sphären zwischen E und U, zwischen Pop und Ernst, also alle diese klassifikatorischen Begriffe führen nicht besonders weit, deshalb habe ich ein bisschen einen Abstand dazu, aber seit die Sphären sich schieden, entragt die autonome Kunst, die sogenannte autonome Kunst, immer nur ein Stück weit der Kulturindustrie bzw. der funktionalen Kunst. Den Terminus der funktionalen Kunst halte ich im Übrigen für den angebrachteren, weil im Begriff der Kulturindustrie immer das von oben herab Dekretierte mitschwingt, während man diesen Begriff heute korrigieren müsste, dahingehend, dass die Produktion dieser Kulturgüter eben überhaupt nicht sein muss, was von oben dekretiert wird, sondern die Menschen ja auch selber ganz viel kulturindustrielle Produkte herstellen, wenn man so will. Die Autonomie der Kunst ist also, da sie der Sphäre der funktionalen Kunst immer nur ein Stück weit entragt, stets gefährdet. Dieser Sachverhalt lässt sich am besten an den Begriffen der Produktion und der Rezeption zeigen, auf die ich im Folgenden eingehen möchte. Ich habe schon gezeigt, dass der Künstler, das je eingreifende einzelmenschliche Subjekt bei Adorno, kaum mehr ist als ein Grenzwert, ein Minimales, dessen das Kunstwerk bedarf, um sich zu kristallisieren. Das Kunstwerk kann sich nur kristallisieren, weil der Künstler sich den Anforderungen des Materials, das man sich sowohl als Objektivität vorstellen muss, die dem Künstler gegenübertritt, als auch als geronnene Subjektivität schonungslos überlässt. Außerdem habe ich auf die abstrakteste Bestimmung hingewiesen, die bei Adorno zu meinem Thema zu finden ist, nämlich auf die Bestimmung der Kunst als gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft. Diese beiden Bestimmungen greifen in dem Zitat aus der ästhetischen Theorie, das ich nun vortragen möchte, ineinander. Es geht hier um das Phänomen, dass das Werk ab einem bestimmten Punkt seiner Entstehung sich dem Künstler gegenüber zu verselbstständigen scheint, beziehungsweise, dass das künstlerische Subjekt sich als Medium oder Durchgangsstadium eines höheren Auftrags erfährt, mit dem Resultat, dass er gegebenenfalls seinem eigenen Werk wie ein Fremder gegenübersteht. Dieses Phänomen ist für die Genese des Geniebegriffs dann auch ganz entscheidend. Wenn man sich eine Vorstellung davon machen will, wie ein Künstler dieses sich selber als Durchgangsstadium erfahren beschreibt. Da gibt es ein Erinnerungsbuch von Nathalie Bauer-Lechner über Gustav Mahler. Die war über mehrere Jahre mit ihm sehr gut befreundet und hat viele Äußerungen von Mahler gesammelt. Ist eine sehr eindrückliche Lektüre. Adorno greift dieses Phänomen auf und wendet es dahingehend, dass sich tatsächlich etwas Undurchdringliches, dem Einzelnen Übergeordnetes, durch den Künstler hindurch Geltung verschafft, nämlich einfach die gesellschaftliche Totalität. Die Verselbstständigung des Kunstwerks dem Künstler gegenüber ist keine Ausgeburt des Größenwahns von l'art pour l'art, sondern der einfachste Ausdruck seiner Beschaffenheit als eines gesellschaftlichen Verhältnisses, das in sich das Gesetz seiner eigenen Vergegenständlichung trägt. Nur als Dinge werden die Kunstwerke zur Antithesis des dinghaften Unwesens, wobei das dinghafte Unwesen ein anderer Ausdruck ist für die kapitalförmige gesellschaftliche Reproduktion. Das heißt, dass das Material, die Kategorien, wenn man so will, eben nichts ist, was vom Künstler erschaffen wird, sondern dass alles, woraus sich das Kunstwerk zusammensetzt, dem Akt der Produktion vorgängig ist. Das meinte ich vorhin, wenn ich sagte, kein Kunstwerk ist eine Creatio ex nihilo. Dieses sich Überlassen des Künstlers an die ihm vorgeordnete Materie, das inmitten äußerster Individuation in einem Allgemeinen resultiert, nennt Adorno Entäußerung. Und zwar Entäußerung des privaten Ich in die Sache. Jetzt komme ich zum Begriff der Rezeption. Wir erinnern uns an den jungen englischen Ästhetiker, der sozusagen den reinen Typus des emotionalen Hörers rein ausprägt und damit ein Modell abgibt dafür, wie ein falsches Verhältnis zur Sache ausschaut. Ich glaube, dass in meinen bisherigen Ausführungen deutlich geworden ist, dass das Kunstwerk etwas äußerst Dynamisches ist. Es ist zwar auch so etwas wie geronnener Geist, aber eben dadurch, dass es ein geistiges ist, ist es in sich bewegt und dynamisch. Was nun den Begriff der Rezeption betrifft, muss man sagen, dass Adorno diesem Begriff sehr skeptisch gegenübersteht. Die Ursache für die Skepsis liegt in der Annahme, dass der Wahrheitsgehalt der Werke eben nichts ist, das von irgendeiner Rezeption abhängig wäre, sondern ein objektives. Das ist für die Kritik an der heutigen Kunsttheorie, die ja Begriffe wie den Begriff der Intertextualität oder dergleichen, solche Begriffe wie der Intertextualität oder auch der künstlerischen Rezeption, Kunst über Kunst und diese ganzen Dinge in Mode sind, sehr wichtig. Die allgemein vorherrschende Haltung der Kunst gegenüber, die ja zunächst mit dem Begriff der Rezeption gemeint ist, beurteilt Adorno äußerst skeptisch. Die Menschen verhalten sich den Werken gegenüber nicht so, dass sie ihrer jeweils spezifischen Zusammensetzung gerecht werden könnten, sondern sie konsumieren, wie Adorno in seiner Vorlesung über die Ästhetik sagt, das dem Werk zugewachsene Prestige. Modelle für ein adäquates Verhalten der Kunst gegenüber gibt Adorno vor allem in der Musiksoziologie sowie in den wenig bekannten praktischen Schriften aus dem getreuen Korrepetitor, also Lehrschriften zur musikalischen Praxis heißt das Buch, mit dem Übertitel Der getreue Korrepetitor. Ein Korrepetitor ist jemand, der zum Beispiel in der Oper mit den Sängern die Arien einstudiert oder dergleichen. Also ein jemand, der dem Dirigenten assistiert. So, und unter Musikern ist die Hörertypologie aus der Musiksoziologie berüchtigt, weil Adorno da eben sozusagen konkret wird und verschiedene Modelle von Hörertypen rubriziert. Und dieser englische Ästhetiker, der wäre eben der rein ausgeprägte Typus des emotionalen Hörers. Demgegenüber steht der ideale Hörer, Er wäre der vollbewusste Hörer, dem tendenziell nichts entgeht und der zugleich in jedem Augenblick über das Gehörte Rechenschaft sich ablegt. In der Musik hieße das, dass man etwa während des musikalischen Verlaufs sich in jedem Moment über die Herkunft der Motive und Themen im Klaren zu sein hätte, aber zum Beispiel auch dem harmonischen Verlauf folgen würde. Dass jedes musikalische Moment zugleich als Moment der kompositorischen Technik präsent wäre. Ein solcher Typus ist ein empirisch nicht vorkommender Grenzwert. Er gibt aber eine präzise Vorstellung von einem adäquaten Verhalten zur Sache. Übrigens lässt sich ein solches Verhalten auch auf andere Künste übertragen. Also die Musik ist ja sozusagen immer das Modell in den ganzen ästhetischen Schriften. Aber man könnte ganz allgemein sagen, dass bei der Betrachtung von Kunst die Kategorien, dass die einzelnen Details im Kunstwerk in Kategorien der jeweils künstlerischen Technik zu übertragen sind. Einem solchen Ideal gegenüber ist das Verhalten der Menschen gegenüber der Kunst inadäquat. Adorno bezeichnet es einmal als das Mitplätschern im idiomatischen Strom, das den Vollzug der Sache selbst ersetzt. Diese Metapher kann man übrigens auch auf die künstlerische Produktion übertragen. Es ist dies dann der Anspruch der Werke, das Absolute sein zu wollen, auch wenn sie es niemals sein können. Wenn dieser Anspruch nicht präsent ist, ist die Sache von vornherein wertlos, weil es dem Begriff der Kunst nach natürlich kein Kunstwerk als ein durch und durch durchgebildetes geben kann, dessen Entstehung nicht von diesem Anspruch getragen worden wäre. Die sogenannten zweitrangigen Künstler also und selbstverständlich die ganze immense Produktion der funktionalen Kunst plätschern auch im idiomatischen Strom vor sich hin. Und da sie mitplätschern, sind sie der Anstrengung enthoben, den Vollzug der Sache selber, die Auseinandersetzung mit ihrem Material, anzugehen. Was nun das Verhalten gegenüber den Kunstwerken angeht, der Vollzug der Sache selbst ist, und darauf möchte ich mit dem Begriff der Rezeption hinaus, nichts anderes als ein Verhalten dem Werk gegenüber, dass das Werk virtuell im Akt der genauesten Wahrnehmung, die natürlich die Rekapitulation des bereits Vergangenen wie die Antizipation des Kommenden mit einschließt, noch einmal erschafft. Aus diesem Grund hält Adorno den Begriff der Rezeption für verfehlt. Vielmehr müsste man in einem strengen Sinne sagen, Rezeption ist eigentlich nichts anderes als Reproduktion. Und eines der Bücher, die Adorno nach der ästhetischen Theorie noch zu schreiben gedachte, sollte den Titel tragen: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Die Notizen dazu sind 2005 aus dem Nachlass herausgegeben worden. In der frühen Einleitung zur ästhetischen Theorie formuliert Adorno programmatisch, dass Rezeption von Kunst ein Akt der Produktion bzw. Reproduktion sei. Erkenntnis von Kunst heißt, den vergegenständlichten Geist durchs Medium der Reflexion hindurch abermals in seinen flüssigen Aggregatzustand zu versetzen. Richtige Rezeption ist also Reproduktion und als solche ist die Reflexion auf das Fürsichsein der Kunst, also hinsichtlich ihrer Autonomie. Die Kunst ist aber doppelt bestimmt, als soziales Faktum und als autonome. Daher bedarf ihr gesellschaftliches Wesen der Doppelreflexion auf ihr Fürsichsein und auf ihre Relation zur Gesellschaft. Ich habe bezüglich der Produktion schon gesagt, dass die Haltung des Künstlers seinem ihm vorgeordneten Material gegenüber nach Adorno die der Entäußerung ist. Wenn man nun die Rezeption, die in Wahrheit Reproduktion sein muss, das Wiederversetzen eines Vergegenständlichten in einen flüssigen Aggregatzustand, liegt es auf der Hand, dass dieser Vorgang, der sich zwischen dem Werk und dem Betrachter, dem Hörer, dem Leser abspielt, ebenfalls ein Akt der Entäußerung ist. Eingangs habe ich gesagt, dass das einzig richtige Vorgehen einer Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik darin bestehen würde, sich aus der abstrakten Sphäre der ästhetischen Reflexion hinab zu den konkreten Gegenständen zu begeben und durch die Erfahrung dieser Gegenstände dann wieder bei der Reflexion anzukommen. Dies impliziert übrigens auch die Rede von der dialektischen Verfahrensweise. Also bei Marx ein Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Und wenn man dann das Systemgedanken sich vollständig entschlagen hat, eben zu, aus der Abstraktion in die Konkretion und wieder zurück. Wenn ich nun abschließend noch kurz auf den Begriff der Erfahrung eingehe, möchte ich dieses Vorgehen, das natürlich nie zu einem Abschluss gelangt, als Modell verstanden wissen, das der Begriff der Erfahrung impliziert. Die ästhetische Erfahrung ist nach Adorno immer eine unreglementierte, das heißt so viel, dass das Subjekt ohne irgendwelche den eigenen Seelenhaushalt betreffenden Erwartungen an den Gegenstand herantritt, denn nur dort, wo der Vorrang der Sache gegenüber dem Subjekt anerkannt wird, kann der immanente Zwang, der in der Sache steckt, überhaupt nachvollzogen werden. Das heißt natürlich nicht, dass in der ästhetischen Erfahrung kein Glück sei. Aber das Glück ist nur ein Moment und nicht identisch mit dieser. Die ästhetische Erfahrung bereitet nicht unmittelbar Genuss, wie der Dilettant und der Spießbürger es sich vorstellen, die das Kunstwerk in einen Teller mit Rippchen und Kraut verwandeln, sondern das Kunstwerk bereitet das Glück eigentlich dadurch, dass es ihm gelingt, einen in sich hineinzuziehen. Es nötigt einen, die Bahnen mitzugehen, die es in sich selbst beschreibt, und dadurch entfremdet es einen von der entfremdeten Welt, in der wir leben. Und dieser Entfremdung des Entfremdeten kommt dann durch die diffizilste Vermittlung die Erfahrung zu, dass die Möglichkeit einer menschlichen Welt ohne Herrschaft möglich sein muss. Die ästhetische Theorie Adornos stellt die äußersten Ansprüche an das Subjekt. Ästhetische Entäußerung an die Sache, das Kunstwerk, erheischt kein schwaches, sich anpassendes, vielmehr ein starkes Ich. Einzig das Autonome vermag sich kritisch zu wenden gegen sich als gesellschaftlich Konstituiertes und seine illusionäre Befangenheit zu durchbrechen. Dies ist nicht vorstellbar, solange das mimetische Moment, also Mimesis und Entäußerung sind ungefähr das Gleiche, würde ich mal behaupten, von außen her von einem veräußerlichten, ästhetischen Über-Ich unterdrückt wird, also wenn man irgendwelche vorgegebenen Formschemata etwa an die Sache heranträgt, anstatt dass es in seiner Spannung zu dem ihm entgegengesetzten in der Objektivation verschwände und sich erhielte. Also das Verschwinden im Objekt ist die adäquate Verhaltensweise den Werken gegenüber nach Adorno. Dass aber Menschen mit einem starken Ich in dieser Gesellschaft eher selten vorkommen, ist wohl kein Geheimnis, und daher ist die Autonomie der Kunst sowohl nach ihrer produktiven wie nach ihrer rezeptiven Seite stets aufs Äußerste gefährdet. Wenn allerdings die Kunst nicht nach den jeweils aktuellen Erfordernissen ihres Materials produziert wird und wenn es keine Subjekte gibt, die die Kunstwerke als durch und durch Gestaltete wahrnehmen können, wird der schmale Grat zwischen Autonomie und Funktion abgetragen. Es scheint heute so, als ob die Kunst zu einer Schule der Affirmation zu verkommen droht und mit ihr die Reflexion, die über sie angestellt wird. Und ich möchte mit einem längeren Zitat schließen, das nochmal auf den Punkt bringt, warum eigentlich an der ästhetischen Reflexion so festgehalten wird bei Adorno. Von der autoritären Schmach der Kulturindustrie war die autonome Kunst nicht durchaus frei. Ihre Autonomie ist ein Gewordenes, das ihren Begriff konstituiert, aber nicht a priori. Die Idee der Freiheit, ästhetischer Autonomie verschwistert, hat an Herrschaft sich geformt, die sie verallgemeinerte. So auch die Kunstwerke. Je freier von auswendigen Zwecken sie sich machten, desto vollständiger bestimmten sie sich als ihrerseits herrschaftlich organisierte. Weil aber die Kunstwerke immer ihre eine Seite der Gesellschaft zukehren, strahlte die in ihnen verinnerlichte Herrschaft auch nach außen. Unmöglich, im Bewusstsein dieses Zusammenhangs Kritik an der Kulturindustrie zu üben, die vor der Kunst verstummte. Wer aber mit Grund in aller Kunst die Unfreiheit wittert, ist in Versuchung zu erschlaffen, vor der heraufziehenden Verwaltung zu resignieren, weil das in Wahrheit immer so gewesen sei, während doch im Schein eines anderen auch dessen Möglichkeit aufging.